Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Unser Thema heute, Josef und seine Brüder in Ägypten. Und dazu begrüße ich auch herzlich unsere Zuseher im Internet. 22 Jahre sind vergangen, seitdem Josef nach Ägypten verkauft worden ist. Als etwas passiert, was sich die Brüder Josef so wohl nie gedacht haben. Es war ja dem Pharao durch diese Vision, diesen Traum vom Himmel, etwas kundgetan worden, was die Zukunft betrifft. Er konnte das nicht deuten, seine Ratgeber auch nicht. Nur Josef, der aus dem Gefängnis geholt wurde, der wusste, was es bedeutet. Diese 7 fetten Kühe, die von den 7 mageren aufgefressen werden. Das Bild, 7 Jahre Überfluss ohne Ende und dann 7 Jahre Not und Elend, Hungersnot. Und dasselbe Bild mit den 7 fetten Ähren und den 7 mageren, wo die mageren die fetten auffressen. Und beide Bilder, Symbole bedeuten das Gleiche. Und Josef konnte durch die Eingebung von oben es dem Pharao kundtun und hat auch einen Plan für die Bewältigung dieser Hungersnotjahre dargelegt. Man muss in den guten Jahren vorsorgen, damit dann, wenn die schlechten kommen, man was hat. Und Josef hat diesen Tipp gegeben, der Herrscher sehe sich um nach einem Mann, der in den guten Jahren Vorratsspeicher anlegt. Der überall, was an Überfluss da ist, dass das nicht einfach verschleudert, vergeudet wird, es einlagert. Der König sehe sich um nach einem Mann, der das kann. Und letztlich stellt sich dann heraus, tja, wer könnte das besser als der, der den Rat dazu gegeben hat? Und so sorgt also Josef für diese Vorratsspeicherung und Getreide wird in Ägypten angehäuft ohne Ende. Und dann kommen die Hungersnotjahre. Und schnell merkt man, was der Unterschied ist. Und jetzt kommen die Ägypter und sagen, wir haben kein Getreide, wir können kein Brot essen. Und jetzt können sie bei Josef kaufen. Diese Zeit, wo Mose Getreide aufgehäuft hat, ist so dargelegt im 1. Mosebuch, Kapitel 41, Vers 49. So schüttete Josef das Getreide auf, über die Maßen fiel wie Sand am Meer, sodass er aufhörte zu zählen, denn man konnte es nicht zählen. Und das war das Glück, dass es so fette Jahre waren. Denn danach wurde die ganze Situation sehr, sehr erschwert, denn wir lesen in Vers 57, und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef zu kaufen, denn der Hunger war groß in allen Landen. Und natürlich auch dort im Lande Kanaan, wo Josefs Verwandte sind. Und es spricht sich schnell herum, wenn es nirgendwo mehr etwas zum Essen gibt, dann stellt man bald fest, wo es noch etwas gibt. Ägypten. Das war der Geheimtipp. Und alles pilgerte nach Ägypten, mit entsprechenden Münzen beladen, denn das musste man ja kaufen. Tja, und dann heißt es, Vers 5 im nächsten Kapitel 42 des 1. Mosebuches, so kamen die Söhne Israels Getreide zu kaufen, samt anderen, die mit ihnen zogen, denn es war auch im Lande Kanaan Hungersnot. Vers 6. Aber Josef war der Regent im Lande und verkaufte Getreide allem Volk im Lande. Als nun seine Brüder kamen, fielen sie vor ihm nieder zur Erde auf ihr Antlitz. nichts ahnend, wer da vor ihnen ist. Denn er war natürlich in ägyptischer Kleidung, er sprach die ägyptische Sprache, er war der mächtige Herrscher des Landes, nur der Pharao noch höher als er. Und sie liegen flach mit dem Antlitz zur Erde. Sie kennen ihn nicht. Er erkennt sie sofort. 10 Mann. So, über 20 Jahre ist es her. Da hat er gefleht, gebeten, es nicht zu tun. Eiskalt haben sie ihn verkauft, als Sklaven nach Ägypten, und dachten sich, den sind wir für immer los. Jetzt haben wir das durchkreuzt, was er uns erzählt hat, über seine Träume, wo sich die Garben bei der Getreideernte, was Josef geträumt hat, sich vor seiner Garbe verbeugten, wo sich Sonne, Mond und 11 Sterne vor ihm, seinem Stern, verbeugten. Und die Brüder waren ja damals so hasserfüllt und eifersüchtig und rachsüchtig geworden. Und als sie ihn verkauft haben, dachten sie sich so, und das ist jetzt nicht in Erfüllung gegangen, was seine Träume da gewesen sind. Aber wenn wir hier diesen Vers lesen, als nun seine Brüder kamen, fielen sie vor ihm nieder zur Erde auf ihr Antlitz. Gut 20 Jahre sind dazwischen. Und er betrachtet sie so. Und jetzt verfährt er mit ihnen schroff, denn er will natürlich herausfinden, wie ist das? Er sieht mit einem Blick, Benjamin ist nicht dabei. Haben sie den auch umgebracht, wie sie ihn umbringen wollten? Lebt der Vater noch? Und jetzt macht er mal den Härtetest. Er sagt also im Ende von Vers 7, woher kommt ihr? Sie sprachen aus dem Lande Kanaan, Getreide zu kaufen. Und er sagt in Vers 9, ihr seid Kundschafter, ihr seid gekommen zu sehen, wo das Land offen ist. Er bezichtigt sie des Spionage. Und darauf steht Gefängnis. Jetzt wird es ihnen heiß. Und sie sagen, nein, mein Herr, deine Knechte sind gekommen, Getreide zu kaufen. Und dann plaudern sie etwas aus, sie sagen, wir sind alle eines Mannes Söhne. Wir sind redlich, also wir sind gute Bürger. Und deine Knechte sind nie Kundschafter gewesen. Er geht auf das nicht ein, sagt, nein, sondern ihr seid gekommen zu sehen, wo das Land offen ist. Denn er möchte schauen, was dann aus ihnen herauskommt, weil sie müssen sich ja verteidigen gegen diese Anklage. Dann sagen sie, wir, deine Knechte, sind 12 Brüder, eines Mannes Söhne im Lande Kanaan. Und der Jüngste ist noch bei unserem Vater. Ah ja, und dann gibt es ja noch einen. Oder es gab noch einen. Nämlich Josef, wie sollen sie das jetzt darlegen? Sie ahnen ja nicht, dass er vor ihnen steht. Und dann sagen sie, der eine ist nicht mehr vorhanden. So kann man es auch formulieren, weil sie nämlich verkauft haben. Aber sie haben nicht gesagt, und einen haben wir als Sklaven nach Ägypten verkauft, sondern der eine ist nicht mehr vorhanden. So wenn sie völlig unschuldig wären an der ganzen Geschichte, dass der eine nicht mehr vorhanden ist. Josef bleibt bei dem, sie meinen eben der ägyptische Ministerpräsident, es ist, wie ich euch gesagt habe, Kundschafter seid ihr. Daran will ich euch prüfen, so wahr der Pharao lebt, ihr sollt nicht von hier wegkommen, es komme denn her, euer jüngster Bruder. Ja, und sie wissen natürlich, Jakob, der Vater, gibt den Benjamin nicht raus, denn das ist ohne dies der Letzte, denn sein Bruder Josef ist ja nicht mehr da, jetzt hat er nur mehr den Benjamin von Rahel und den lässt er nicht aus, unter keinen Umständen. So, Und jetzt lässt er sie einsperren, weil sie auf das nicht einsteigen. 3 Tage sind sie im Gefängnis. Das ist so ein bisschen sich hineinversetzen können, wie das ist, wenn man im Gefängnis ist. Das haben sie sich natürlich nicht so vorgestellt. Sie dachten, wir gehen nach Ägypten, kaufen Getreide, laden das auf und ziehen wieder nach Hause. Und jetzt sitzen sie im Gefängnis. Spione seid ihr, Kundschafter. So, und dann kommt ein Vorschlag von ihm. Einer von euren Brüdern bleibt hier im Gefängnis und ihr geht zurück. Und wenn ihr den jüngsten Bruder, den Benjamin, mitbringt, dann wird der andere wieder frei. Auf die Art und Weise hat er eine Geißel, ein Pfand. Weil sie wollen natürlich ihren Bruder wieder auslösen. Er möchte, dass sie wieder kommen. Er möchte schauen, ob sein Bruder wirklich lebt. Er weiß nicht, ob das stimmt, was sie erzählen. Die können ja alles sagen. Er kennt sie ja von früher, was die vielen Geschichten aufgetischt haben. Ja, und auf das müssen sie jetzt mehr oder weniger einsteigen. Und das Interessante ist ja, die reden ja untereinander in ihrer Sprache und der Ministerpräsident unterhält sich mit ihnen über einen Dolmetscher. Aber natürlich versteht er sie. Er ist ja 17 Jahre unter ihnen gewesen. Und jetzt die reden untereinander und ahnen nicht, dass der jedes Wort versteht. Und jetzt sagen sie untereinander, Vers 21, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte. Und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Es ist ein eisernes Gesetz. Wenn du was Böses tust, und da mögen Jahre vergehen, es holt dich immer wieder ein. Solange du es nicht bekennst, nach vorne trittst und es offenlegst und um Vergebung bittest. Aber sie haben ja alles verdeckt verschwiegen. Und jetzt kommt es wieder an die Höhe. Und sie merken genau, dieses Unglück erleiden wir deswegen, weil wir damals Josef als Sklaven verkauft haben. Wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte. Der hat geweint. Alles hat er versucht. Eiskalt wurde er verkauft. Und der Ruben, was der Älteste ist, der wollte ja damals Josef retten. Er sagt in Vers 22 von Kapitel 42, sagte ich euch's nicht, als ich sprach, versündigt euch nicht an dem Knaben? Doch ihr wolltet nicht hören. Nun wird sein Blut gefordert. Sie verstehen, jetzt kommt das wie ein Bumerang zurück. Denn so ist es im Leben. Es mag lange Zeit nicht sichtbar sein. Es ist auf auch zu einem Guten. Da geschieht eine edle Tat, keiner merkt, keiner registriert, gar nichts passiert. Lange Zeit. Und dann kommt es doch zur Vergeltung des Guten. Und genauso ist es mit dem Bösen. Das Einzige, um das zu durchstoßen, bekennen, bereuen, um Vergebung bitten. Nun, wer wird erwählt, dass er da bleiben muss, gefangen in Ägypten, während alle anderen 9 wieder nach Hause gehen? Die Wahl fällt auf Simeon. Der wird gefesselt vor den Augen seiner Brüder, der muss da bleiben, gefangen. Warum gerade der Simeon? Der war nämlich damals der Schärfste gewesen. Der hat gesagt, den bringen wir um, den Josef. Und der Ruben, der hat dann einmal das so weit bringen können, dass sie ihn einmal inzwischen in diesen Brunnen hineingegeben haben, wo nur Schlamm am Boden drin war. Und weil es finster war, hätte er ihn dann rausgeholt und gesagt, lauf nach Hause. Aber inzwischen, als der Ruben fort war, haben sie ihn ja dann schon verkauft. Und der Simeon war der Hauptredelsführer, der Anstifter der bösen Tat gewesen. So von den Negativen der oberste Negative. Und der bleibt jetzt gefangen da. Ja, und dann ziehen sie nach Hause. Der Vater sieht mit einem Blick, da fehlt einer. Ja, dann müssen sie die ganze Geschichte erzählen. Dann sagen sie, wir müssen zurück und mit Benjamin und dann kriegen wir den Simeon wieder heraus. Na, no, der Benjamin bleibt da. Ja, bleibt er im Gefängnis. Josef wartet. Und das Getreide in den Säckchen wird gegessen, gegessen, wird weniger. Dann ist nur mehr ein bisschen da. Und Jakob sagt, so, zieht nach Ägypten, kauft wieder Getreide. Und die sagen, ja, wenn... Geben Benjamin mit? Nein, der Benjamin kommt nicht mit. Dann ziehen wir auch nicht nach Ägypten. Ja, wir brauchen Getreide. Ja, aber wir kriegen keins. Denn der Herrscher hat gesagt, wenn ihr nicht euren jüngsten Bruder mithabt, bekommt ihr nichts. Naja, und dann wird das Getreide weniger. Benjamin kommt auf keinen Fall mit. Und das Getreide wird weniger. Und das Getreide wird weniger. So, und dann überlegen sie. Und auch Jakob dämmert es. Wenn die nicht hinunterziehen, dann sterben wir ohne dies alle, auch der Benjamin. Und dann sagt der Ruben, wenn dem Benjamin was passiert, kannst du meine zwei Söhne töten. Naja, das hilft natürlich gar nichts. Dann sind ja noch mehr tot. Das ist kein Angebot. Aber der Judah sagt dann etwas, der hatte damals den Vorschlag gemacht, verkauft man als Sklaven. Statt ihn zu töten, kriegen wir dann auch noch Geld dafür. Und der Judas sagt jetzt zu seinem Vater, ich will Bürge sein. Sollte dieser Benjamin aus irgendeinem Grund nicht zurückdürfen, dann stelle ich mich zur Verfügung, dass ich gefangen dort bleibe. Also ganz ein edles Ansinnen. Und der Vater steigt jetzt auf das ein und sagt, so kommt schnell, schaut, dass ihr hinunterkommt, wir verhungern ja. Und dann nehmen sie noch allerhand Besonderes mit, was es noch so im Lande gibt. Nüsse haben sie noch und Myrrhe. Und wie sie dann sich auf den Weg machen, haben sie natürlich eine gewisse Befürchtung. Wie wird das jetzt werden, wenn wir da wieder hinkommen? Und als sie ankommen, werden sie in Josefs Gemächer, in sein Privatwohnhaus geführt. Jetzt beschleicht sie ein ungutes Gefühl. Wieso werden sie in dieses Haus geführt? Es heißt in 1. Mose 43, Vers 18, sie fürchteten sich aber, weil sie in Josefs Haus geführt wurden und sprachen. Wir sind hereingeführt um des Geldes willen, das wir in unseren Säckchen das vorige Mal wiedergefunden haben. Man will auf uns eindringen, über uns herfallen, uns zu Sklaven machen und uns die Esel nehmen. Das ist ihre Sorge, dass ihre Esel ihnen abgenommen werden. Wie der Mensch so kleinkariert denken kann. Das ist ihre Sorge. Man könnte ihnen die Esel abnehmen. Denn das letzte Mal waren sie ja ganz überrascht, wie sie zu Hause ankommen, stellen sie fest, in jedem Getreidesack ist genau das, was sie bezahlt haben, in einem Beutel, die Münzen, im Sack oben drin. Und sie denken sich seltsam. Und diesmal haben sie den doppelten Betrag mitgenommen zur Sicherheit. Falls man sagt, ihr habt uns das letzte Mal betrogen, dass sie das Doppelte zahlen können. Josef hat natürlich dafür gesorgt, dass das nichts kostet. Aber das wissen sie ja noch nicht, dass es Josef ist. Sie ahnen ja nichts. Ja, und dann sind sie da im Haus, dann wird der Simeon wiedergebracht. Er kommt aus dem Gefängnis, der ist froh, dass die Brüder endlich da sind. Der wird sich zwischendurch gefragt haben, wo bleiben die, hoffentlich kommen die noch einmal. Ja, und dann sind sie im Haus, die Esel kriegen Futter, sie werden ihnen nicht abgenommen, sondern die werden genährt, die Esel. Es werden ihnen die Füße gewaschen, sie bringen ihre Geschenke mit. Und dann, Er kommt herein, der hohe Herrscher, Vers 27. Er aber grüßte sie freundlich und sprach: Geht es eurem alten Vater gut, von dem ihr mir sagtet? Lebt er noch? Denn Josef möchte natürlich unbedingt seinen Vater noch lebendig sehen. Und sie sagen: Es geht deinem Knechte, unserem Vater, gut und er lebt noch. Und sie verneigten sich und fielen vor ihm nieder. Schon wieder der Traum, der in Erfüllung geht. Und er hob seine Augen auf, Vers 29, und sah seinen Bruder Benjamin. 22 Jahre sind vergangen, wo ihn das letzte Mal gesehen hat. Ich weiß nicht, ob wir uns so hineinversetzen können, was sich da in Josef an Sehnsucht aufgestaut hat. 22 Jahre hat er seinen Bruder nicht gehabt, weil die anderen Brüder, die Halbbrüder, ihn verkauft haben. Und jetzt ist er vor ihm, ganz nah. Und er sagt: Ist es euer jüngster Bruder, von dem ihr mir sagtet? Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Und dann packt das nicht mehr länger, er hat Gefühle. Josef eilte hinaus, denn sein Herz entbrannte ihm gegen seinen Bruder und er suchte, wo er weinen könnte und ging in seine Kammer und weinte das selbst. Er ist seinem Bruder begegnet und er will es aber noch nicht zeigen, wer er ist. Dann hat er sein Angesicht gewaschen und nachdem er wieder halbwegs normal ausschaut, kommt er wieder und dann wird gegessen. Und sie stellen fest, sie sitzen genau in der Reihenfolge ihres Alters. Erstgeborener, Zweitgeborener, Drittgeborener, Viertgeborener. Ganz exakt. Sie wundern sich, dass man das so durchblickt hat. Genau die Altersreihenfolge. Und dann macht Josef etwas. Benjamin bekommt 5-mal so viel wie alle anderen. Ja, warum das? Er testet seine Brüder. Sein Test. Er schaut, wie sie reagieren, wenn einer bevorzugt wird. Wenn einer 5-mal so viel kriegt. Was sie dann machen. Ob sie böse werden. Neidisch, eifersüchtig, ob sie wieder so werden wie damals, vor 22 Jahren. Aber sie bleiben ganz ruhig. Sie bestehen den Test. Tja, und dann ziehen sie fröhlich von dannen. Und sie denken sich, puh, das ist noch einmal gut gegangen. Wir hätten ja auch als Spione eingesperrt werden können. Alles prima und fröhlich, tadap, tadap, tadap, tadap, marschieren sie mit ihren Eseln davon. Und Blick Richtung Kanaan. Und sie sind froh, noch einmal alles gut gegangen. Und am meisten froh ist Simeon, denn der war ja inzwischen im Gefängnis, bis sie wieder gekommen sind. Der hat ihnen eine Menge zu erzählen, wie das ist, gar nicht fein. Und dann hören sie auf einmal hinter sich, da jagt ihnen jemand nach. Der Verwalter des Hauses, des Ministerpräsidenten. Der sagt, na, ihr seid mir welche. Da seid ihr zu Gast im Hause meines Herrn, werdet da bewirtet. Und als Ergebnis, was tut ihr? Diebe seid ihr. Ihr habt den silbernen Becher meines Herrn gestohlen. Ja, die sind entsetzt, die Brüder sagen, wir sind keine Diebe. Und in Kapitel 44, Vers 9, sagen sie etwas, das ihnen in der nächsten Minute unendlich leid tut, dass sie den Satz gesagt. Denn als ihnen vorgeworfen wird, sie hätten einen Becher gestohlen, einen silbernen, sagen sie, bei wem er gefunden wird unter deinen Knechten, der sei des Todes. Und zusätzlich noch, dazu wollen wir auch meines Herrn Sklaven sein. Wir haben nichts gestohlen. Er sagt, doch, ihr habt den silbernen Becher meines Herrn und Meisters mitgehen lassen. Sie sagen, bitte, schau nach. Und sie laden ihre Säcke ab. Und wird aufgemacht, beim Erstgeborenen wird begonnen, Ruben, Simeon, Levi, Judah, und dann gehen sie alle durch. Ja, und als letzter kommt der Jüngste dran, der Benjamin. Man macht den Sack auf und im gleißenden Sonnenlicht, ja, was kommt denn da zutage? Das silberne Becher des Ministerpräsidenten. Die Söhne stehen da wie Statuen. Und bei wem ist der Becher? Ausgerechnet beim Benjamin. Genau bei dem. Und was haben sie gesagt? Der ist des Todes, bei dem er gefunden wird. Sind fix und fertig. Ja, natürlich müssen sie wieder zurück. Jetzt kommt die Gerichtsverhandlung. Sie müssen wieder bei Josef aufmarschieren, von dem sie nicht wissen, dass er der Mose ist. Und wir lesen in Vers 14 von Kapitel 44. Und sie fielen vor ihm nieder auf die Erde. Wieder einmal. Sie liegen wieder einmal flach. Aber jetzt winseln sie. Sie haben ja gesagt, wenn der Becher wo ist, dann sind wir alle deine Sklaven. Und bei wem er gefunden wird, den kannst du töten. Und der Josef sagt ihnen in Vers 15, wie habt ihr das tun können? Und sie wissen nicht, was sie da machen sollen. Und jetzt erleben sie, wie das ist, wenn man beschuldigt wird, obwohl man unschuldig ist. Sie haben ihn ja nicht genommen. Sein Josef hat das ja organisiert, dass das hineinkommt. Jetzt fragt man sich, wieso macht er das alles? Wieso hat er den Simeon zurückgelassen? Naja, der Bösewicht, der sollte ja mal spüren, wie das ist, damit er sich ein bisschen hineinversetzen kann. Aber vor allem, damit die den Benjamin mitbringen. Das war der Hauptgrund. Sonst wären sie vielleicht gar nicht mehr aufgetaucht, aus Angst, sie könnten da verhaftet werden. Und jetzt lässt er sie in diese Situation kommen, damit aus ihnen so einiges rauskommt. Was tun sie jetzt? Denn Josef hat natürlich absichtlich genau in Benjamins Sack das hineingesteckt. Er hat ja einen Plan, eine Strategie. Und jetzt kommt der Juda. Vers 16. Was sollen wir meinem Herrn sagen? Oder wie sollen wir reden? Womit können wir uns rechtfertigen? Ja, was, so wie wir bis heute oft sagen, wie soll ich sagen? Es fehlen dir die Worte. Sie sind völlig hilflos und voller Angst. Und dann sagt er, Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. Siehe, wir und der, bei dem der Becher gefunden ist, sind meines Herrn Sklaven. Dass der, bei dem er gefunden ist, des Todes ist, das sagt er jetzt nicht mehr. Das sagt er nur mal die zweite Variante. Und Josef sagt, er sei ferne von mir, solches zu tun. Der, bei dem der Becher gefunden ist, der soll mein Sklave sein. Ihr aber, ihr zieht hinauf mit Frieden zu eurem Vater. Wieder ein Test. Denn ihnen passiert nichts. Nicht? Sie könnten jetzt den Benjamin zurücklassen und fertig. Und sie sind frei. Was tun sie jetzt? Er testet sie wieder. Was machen sie? Und der Juda, der ist ja Bürger geworden. Der hat ja Jakob gesagt, wenn Benjamin nicht heimkommen dürfte, dann bleibe ich an seiner Stelle dort. Das kannst du natürlich leicht vorher sagen, solange nichts ist. Aber jetzt ist es soweit. Macht das jetzt? Bietet er das jetzt an? Und der Jude erklärt jetzt die ganze Geschichte und sagt, ich bin Bürger geworden. Und dann erklärt er das Ganze, wie das war, was es für ein Kampf war, dass der Vater den Benjamin nicht mitziehen lassen wollte. Und der Jude sagt, wenn ich jetzt heimkomme und ich sage meinem Vater, wir sind alle wieder fröhlich da, aber der Benjamin ist nicht da, dann passiert Folgendes. Der Vater stirbt uns in der Minute. Das kann ich nicht mit anschauen. Nein, das kann ich nicht. Und er erzählt noch eine Menge anderer Dinge. Jetzt in Vers 31 erzählt Judah dies, so wird es geschehen, wenn wir also ohne Benjamin kommen, dass er stirbt, wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist. Und dann sagt er in Vers 32, denn ich, dein Knecht, bin Bürge geworden für den Knaben vor meinem Vater und sprach, bringe ich ihn dir nicht wieder, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen. Und jetzt macht er folgendes Angebot, der Judah. Der damals gesagt hat, verkauf mal den Josef. Der sagt jetzt, darum, lass deinen Knecht hier bleiben an des Knaben statt als Sklaven meines Herrn. Der Judah sagt, ich bleib hier statt Benjamin. Und wie er das sagt, hält es Josef nicht mehr länger aus. Und sagt allen seinen Dienern, raus, raus, raus, raus. Mit alle draußen sind, dann ist er nur mehr mit den 12 allein. Es heißt im Kapitel 45, Vers 1, da konnte Josef nicht länger an sich halten vor allen. Aber er möchte nicht, dass die Ägypter das miterleben. Vers 2. Und er weinte laut. Kannst du dir vorstellen, wie die 11 geschaut haben, dass der Ministerpräsident auf einmal herzzerreißend zu weinen beginnt? Die haben keine Ahnung, die kennen sich überhaupt nicht aus. Es steht, er weinte so laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten. Und die haben schon gedacht, was tun die Brüder dem was an? Die wollten schon mit ihren Speeren und Spießen da hineinlaufen und reinschlagen. Wieso weint der auf einmal so laut? Und dann sagt er, ich bin Josef. Na, jetzt ist das ja nicht ein Satz, der bei den Brüdern lauter Wonnegefühle auslöst. Sondern als sie das zu realisieren beginnen, beginnen sie zu begreifen, das ist jetzt die Todesstunde. Jetzt kommt die Rache. Jetzt ist aus. Wir sind in Ägypten, der ist mächtig. Wir sind in seiner Hand. Jetzt geht es uns an den Grab. Und alle Fragen, die jetzt Josef stellt, er hat natürlich nur Gutes mit ihnen vor, aber sie denken nur an das, was sie verbrochen haben. Und was er an Fragen stellt, die bringen kein Wort raus. Wer verklebt mein Vater noch? Und dies und das und. Die stehen nur und schauen. Es heißt am Ende von Vers 3, seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Und dann sagt er es noch einmal im nächsten Vers, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Jetzt ist der letzte Zweifel gefallen, denn wer weiß das schon in Ägypten? Jetzt steht er vor ihnen. Also da hat jeder den Pulsschlag seines Herzens gehört von diesen Brüdern. Nur einer konnte freudig dabei stehen. Der Benjamin, denn der war ja damals nicht dabei. Aber die anderen 10 die zittern. Die sind fertig. Und jetzt sagt er ihnen in Vers 5, nun bekümmert euch nicht, denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Das ist eine Formulierung. Gott hat mich vor euch hergesandt. Denkt sich Gott, wir haben ihn verkauft. Und er interpretiert es, Gott hat mich vor euch hergesandt. Gott hat einen Plan. Er wusste, es kommt eine Hungersnot, damit ich für euch hier vorsorgen kann. So sieht es Josef 22 Jahre später. Jetzt denke mal in deinem Leben zurück, wie alt du warst vor 22 Jahren, was vor 22 Jahren war und was sich in diesen 22 Jahren getan hat. Es ist schon eine Zeit, die da verstrichen ist. Und Josef zürnt nicht. Er zürnt nicht. Er ist nicht zornig auf sie. Er sagt, es war ein Gottesplan. Passt so. Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Für sieben. Das ist das zweite Mal gesagt. Nächster Vers. 8. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Jetzt sagt es das dritte Mal. Gott hat mich hergesandt. Dreimal sagt er es ihnen. Und die stehen noch immer leichenblass vor ihm. Gott, der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Und jetzt kommt ein Plan, sagt er so. Und jetzt schaut, dass er nach Hause kommt und bringt alle mit. Denn ihr habt Hungersnot in Kanaan. Hier gibt es die Fülle. Und dann stellt er Wagen zur Verfügung, Begleitpersonal, eine ganze Karawane wird da zusammengestellt. Große ägyptische Wagen, damit Jakob mit all seinem Besitz, mit all seinen Herden, all seinen Leuten nach Ägypten kommen kann. Und Josef sagt, kommt alle her zu mir, ich versorge euch, ich gebe euch Nahrung. Jetzt haben wir 2 Jahre Hungersnot, es kommen noch 5 Jahre Hungersnot. Kommt alle nach Ägypten, holt meinen Vater her. Er kann ihn nicht weg aus seiner Spitzenposition. Aber die anderen sind Nomaden, die können schon hin und her ziehen durch die Gegend. Und er sagt ihnen, dass sie das beste Land kriegen. Dort, wo das Gras wächst, im Nildelta. Vers 11 sagt meinem Vater, ich will dich dort versorgen, denn es sind noch 5 Jahre Hungersnot. Damit du nicht verarmst mit deinem Hause und allem, was du hast. Vers 13, verkündet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt. Eilt, kommt herab mit meinem Vater hierher. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte auch an seinem Halse. Das ist die erste Begegnung. Und dann steht da in Vers 15, er küsste alle seine Brüder. Da steht nicht, er gab jedem eine Ohrfeige, er küsste alle seine Brüder. Obwohl die ihn als Sklaven verkauft haben. Er weinte an ihrer Brust. Und dann steht, danach, nachdem das alles geschehen war, nachdem er bei jedem geweint hat, danach redeten seine Brüder mit ihm. Vorher haben sie noch kein Wort rausgebracht. Dreimal hat er sagen müssen, Gott hat mich hergesandt. Ihr gedachtet es böse zu machen, Gott gedachte es gut zu machen. Und der Pharao hört dann das Ganze, das spricht sich blitzschnell herum in der Führungsetage in Ägypten. Und der Pharao sagt, ja wunderbar, ja bring sie nur her, kommt nur, kommt, das ist gut so. Er ladet sie ein. Ja, und dann werden da Wagen mitgeschickt. Und jeder kriegt ein Gewand und Wegzehrung. Vers 22, und Josef gab ihnen allen, einen jeden, ein Feierkleid. Also das war ein wunderschönes Gewand, das war wertvoll. Aber Benjamin gab er 300 Silberstücke und 5 Feierkleider. 300 Silberstücke, das ist die Summe, was dieses Parfüm wert war, was Maria Magdalena Jesus über die Füße gegeben hat. 300 Silberstücke, ein Jahreslohn. Und seinem Vater sandte Josef 10 Esel mit dem Besten aus Ägypten beladen, 10 Eselinnen mit Getreide und Brot und mit Zehrung für seinen Vater auf den Weg. Damit entließ er seine Brüder und sie zogen hin. Und was sagt er ihnen als letztes in Vers 24, bevor sie seinen Augen entschwinden? Zanket nicht auf dem Wege. Auch bedeutsam. Denn er erinnert sich, was vor 22 Jahren war. Zanket nicht auf dem Wege. Ja, und dann kommen die nach Hause und als Jakob das alles sieht, kennt er sich gar nicht mehr aus. Muss sich vorstellen, es ist Hungersnot. Und da kommen 10 Esel, beladen mit Nahrungsmitteln. Wagen, die er in seinem Leben noch nie gesehen hat. Es wäre so, wie wenn ein Lastwagenkonvoi wenn da 10 Sattelschlepper vorfahren vor deinem Haus, weil einer deiner Söhne Firmenchef geworden ist, über 30.000 Angestellte. Und dann erzählen sie ihm, der Josef lebt. Das Ganze hat jetzt nur einen Haken. Josef lebt? Ich dachte, den hat ein wildes Tier zerrissen. Es war etwas anders damals, müssen sie jetzt sagen. Jetzt müssen sie die ganze Geschichte erläutern, warum der lebt, dass das mit dem Rock, dem bunten, der in Blut, voller Blut war, dass das absichtlich im Blut getaucht worden ist, dass sie da einen Ziegenbock geschlachtet haben. Jetzt müssen sie bekennen, dass sie ihn als Sklaven nach Ägypten verkauft haben. Ist ja peinlich. Äußerst peinlich. Aber sie haben natürlich einiges zu bieten, was sie da jetzt mitbekommen haben. Und es heißt am Anfang hier, Josef glaubte ihnen nicht. Aber als er die Wagen sah und als er die ganze Nahrung sah, dann wird er langsam lebendig, aber er braucht nicht die Wagen, er braucht nicht die Nahrung. Was braucht er nur? Das Gesicht will er sehen. Das Gesicht seines Sohnes. Er sagt, auf, komm, pack mir zusammen. Ich will meinen Sohn sehen, ehe ich sterbe. Und dann wird er lebendig. Er ist zu dem Zeitpunkt 130. 130. Du hast schon einiges gesehen mit 130. Es gibt wahrscheinlich nicht viele unter uns, die das auch so sagen könnten. Wir werden nicht mehr so alt. 130. Und dann fahren sie nach Ägypten. Jakob auf einem ägyptischen Wagen. Und das Schöne ist, und das haben wir in 1. Mose 46, Vers 2, und Gott sprach zu Jakob des Nachts in einer Offenbarung. Jakob, sag, hier bin ich. Vers 3, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn da selbst will ich dich zum großen Volk machen. Denn der Plan war, dass dort im Nildelta, wo es so viel Gras gibt, dass dort das Volk heranwachsen kann zu einem wirklichen Volk. Denn jetzt sind sie nur 70 Männchen. Und später wurden sie im Laufe von 400 Jahren in diesem Nildelta Millionen. Sie hatten dort alles an Fruchtbarkeit. Das wäre in Kanaan, in Palästina, in Israel nie so gewesen. Und der Josef wartet. Und als er die Wagenkolonne kommen sieht, dann kommt er entgegen mit seinem fürstlichen Wagen. Und zuletzt vergisst er alle Zeremonien, jede Etikette, jedes Hofzeremoniell. Er springt vom Wagen und die Ägypter staunen, was sich jetzt abspielt. Er rennt hinüber, schnappt sich seinen Vater und dann weinen die nur mehr. Wiedersehensfreude nach 22 Jahren. Geschichte mit Happy End. Und letztlich will es der Schöpfer mit jedem von uns. Denn in unserem Leben gibt es genug dunkle Phasen. Aber am Ende möchte der Schöpfer, dass alles hell wird. Und dazu braucht es immer dasselbe Prinzip. Nach vorne zu gehen, zu bekennen, darzulegen, was verkehrt war, um Vergebung zu bitten. Und dann ist es bereinigt. 22 Jahre haben diese 10 Brüder das erbärmlichste Leben gehabt, immer mit diesem Druck von der Schuld. Du wirst das ja nicht und nicht los. Immer der Druck. Ich habe das und das gemacht. Sobald es bekannt ist, jetzt waren sie frei. Sie haben davor gezittert. Wie die heimgefahren sind mit all diesen Wagen, war natürlich die Freude groß und jetzt, aber wie sagen wir es unserem Vater? Sie haben sich gefürchtet vor dieser Begegnung. Aber jetzt, es war alles wieder gut. Die ganze Geschichte lehrt uns eines. Negative Handlungen, auch wenn sie im Augenblick noch so vorteilhaft erscheinen mögen, werden Folgen nach sich ziehen, die du ein Leben lang bereust. Und durchbrochen wird dieser negative Bann erst, wenn du dazu stehst und es bekennst und bereust und um Vergebung bittest. Dein himmlischer Vater wartet auf das. Dann bist du frei. Amen. Unser liebreicher Vater im Himmel, da gedachten es Menschen böse zu machen, haben jemand als Sklaven verkauft, der von ihrem Fleisch und Blut war. Sie gedachten es böse zu machen, weil der Böse dahinter stand in der unsichtbaren Welt. Aber du, Herr, du gedachtest es gut zu machen. Wie oft haben wir in unserem Leben den Einflüsterungen unseres Feindes gehorcht, sind dem gefolgt, nichts ahnend, wo wir dahin treiben. Und dann haben wir es gesehen, was daraus geworden ist. Und wir müssen uns heute schämen für all das. Aber danke, Herr, dass du daran denkst, es wieder gut zu machen. Dass du es bist, der die Initiative ergreift. Dass du es bist, der aus einem verkorksten Leben ein neues macht. Wenn wir damit tun, wenn wir es einsehen und bekennen, bereuen und dich um Vergebung anflehen. Du hörst. Als Josef seine Brüder anflehte, blieben sie hart. Aber du, Herr, wirst niemand abweisen, der zu dir fleht und dich um Vergebung bittet, aus einem aufrichtigen, ehrlichen Herzen. Danke, dass du so ganz anders bist und dass wir durch dich neu anfangen können. Hab Dank, oh Herr. Amen.